Ich muss nämlich wirklich mal Urlaub machen. Seit 15 Jahren racker ich mich hier ab und habe nie einen freien Tag gehabt. Bei Tag und Nacht schuft ich mich ab, doch immer ist das Geld zu knapp. Das ist schlecht! Ich knauser und ich teil mir ein, doch nie bleibt was für mich allein. Einer